Willkommen zurück zu der kleinen Beitragsreihe Kurze Filme, kurze Interviews. Diesmal habe ich Sven Bode am Mikro. Bei der Kurzfilmpräsentation in der Hansa 48 überzeugte sein Kurzfilm mit sehr viel Charme. Warum? Kann er ja selbst gern einmal sagen. Ja, in meinem Film Kaffeedate geht es darum, dass zwei Kaffeetassen sich im Café treffen und erst sehr schüchtern sind. Und ja, durch den Kaffee kommen sie dann irgendwie ins Gespräch. Das ist halt das Ungewöhnliche, dass ich nicht ein Date zwischen Menschen zeige, sondern ein Date zwischen zwei Kaffeetassen, weil ich irgendwann mal in einem Interview über Film gesagt habe, dass Liebe ganz allgemeingültig ist und du kannst Liebe zwischen Menschen zeigen, jeglicher Art, jeglicher Orientierung, aber du kannst auch zwischen Gegenständen irgendwie, ne, nimmst du einfach zwei Kaffeetassen und durch den Stopptrick animierst du es so, dass es aussieht, als würden die sich gerade näher kommen. Also mal kurz zusammengefasst, auch bei Kaffeetassen zählen vor allem innere Werte? Vor allem, weil dann der innere Wert, der Kaffee, letztendlich der Auslöser für das Näherkommen ist. Also durch den Kaffee schaffen die beiden es dann, ihre Schüchternheit zu überwinden. Ich habe jetzt schon länger über diesen Film philosophiert, als der Film selber lang ist. Ich glaube, er ist 29 Sekunden lang. Wie eigentlich jeder Film ist ja auch dieser sicher aus einem Grund entstanden. Ja, genau. Ich habe diesen Film ganz schnell gemacht, weil ich unbedingt beim Luna Kurzfilmabend mitmachen wollte, beim DBA Kurzfilmabend im Luna. Habe ich den dann produziert, eingereicht und er lief dann da und ich habe tatsächlich einen Preis für den Film mit dem meisten Charme bekommen, was ich mir natürlich stolz an die Wand hänge. Und und für mich hat es noch diesen zusätzlichen Zweck, dass ich den Film bei meinem Kurzfilmabend Verguckt Kino für Singles zeigen kann, weil es ein Liebesfilm ist. Und bei diesem Kinoabend für Singles zeige ich Liebesfilme und da passte es dann auch rein. Und dann konnte ich endlich mal sagen, hey, ich zeige euch einen eigenen Film. Hatte sonst bisher das Programm aus anderen Filmen zusammengestellt. Und wenn ich dafür Werbung machen darf, am 23. Mai ist wieder Verguckt im Studio Filmtheater Kino für Singles. Also wer noch den Partner fürs Leben sucht, der kann da hinkommen. Oder auch die Kaffeetasse fürs Leben? Ja, eine Kaffeetasse findet man da auch. Man hat ja manchmal auch das kann man jetzt missdeuten, aber man hat ja manchmal auch seine Lieblingskaffeetasse. Das ist dann auch eine Art Liebe. Wenn man sich jetzt entschließt, zum Verguckt-Single-Kino zu gehen, sollte man dann noch etwas mitbringen? Den Single-Status, den sollte man mitbringen, den sollte man auch vielleicht beweisen können. Also ich habe gerade neulich wieder eine Geschichte gehört, da lernt eine Frau einen Mann kennen und stellt dann nach einem Monat fest, dass der irgendwie zwei Kinder hat und das hat er lange verheimlicht. Also muss jeder machen, wie er will, aber immer irgendwie auf die Mitmenschen achten, finde ich. Und ja, deswegen ist ein Abend für Singles. Und sonst muss man nichts mitbringen, einfach gute Laune. Vielleicht entsteht die gute Laune dort auch. Also kann man auch mit schlechter Laune kommen und dann wird das alles gut. Dann bleibt nur noch Danke zu sagen und natürlich viel Erfolg beim Verkuppeln der Singles. Wie gesagt, am 23. Mai Filme für Singles im Studio Filmtheater. Wir danken Sven für das Interview und ihr haltet gerne die Augen offen für weitere Interviews, denn kurze Filme, kurze Interviews.